Zusammenfassung. Der optische Telegraph. Gab es die SMS vor 200 Jahren? Im ersten Abschnitt des Textes geht es um Claude Chappe und seine Erfindung, den optischen Telegraphen. Im zweiten Abschnitt wird die Idee der Telegraphie beschrieben und es wird erklärt, wie die Menschen vor der Erfindung der Telegraphie Nachrichten verschickt haben. Der dritte Abschnitt des Textes beschreibt, wie der optische Telegraph funktionierte. Im vierten Abschnitt geht es um den Bau der ersten Telegraphenlinie.